Hey Kolja, du schläfst ja noch gar nicht. Was ist los in Glücksdorf? Ich komme gerade heim. Von einem Konzert. Wieder im Jugendzentrum? Nein, in der Stadthalle. Mit 1000 Leuten oder mehr. Und welche Band? Nimm vier. Was? Das gibt's ja nicht. Die waren noch gar nicht in Berlin. Siehst du? Aber hier waren sie heute. Und super waren sie auch. Cool, das Konzert. Ich war mit Pia dort. Aha, neue Freundin. Ach, so ist das. Nein, nicht meine Freundin, aber eine Freundin. Einfach so. Dann vergisst du uns in Berlin bald. Nein, sicher nicht. Aber ich habe jetzt auch hier Freunde.